So habe ich dich schon länger nicht mehr gesehen. Musst du mich wie ein paar Korps prügeln? Hast aber keine umgelegt, oder? Nicht, dass ich wüsste. Aber sie werden den Kampf garantiert nicht so schnell vergessen. Und wie zum Teufel soll ich das dem Ausschuss erklären? Da gibt's nichts zu erklären. Diesmal nicht. Hier geht's nicht in der Kneipenstelle rein. Oder kriegt mit dem Benzinkanister, der Penner anzünden will. Das hier ist großes Ding. Beruhige dich, Marv, nur noch ein bisschen. Hey! Ich aber nicht beruhigt. share. Can't do